Flaps. Obi-Wan Kenobi, ich bin Obi-Wan Kenobi, ich bin Obi-Wan Kenobi und ich teile dich in zwei. Stormtrooper-Schüsse sind für mich die Wunder Software. Kämpfe gegen Droiden mit Fehler in der Software. Welcher jede Ritter hat das allerlängste Schwert, der Yoda nervt, dieser kleine Zwerg. Ich bin Obi-Wan Kenobi und ich baller deine Omi. Sitze im Opel oben ohne und zerteile euch, ihr Idioten. Ey, yo, Anakin, wo sind deine Hände hin, du Spast? Du bist ein Lutscher und du hattest nie die Macht. Obi-Wan Kenobi frisst Kellogg's auch ohne Milch. Hab ich die Luft aufgelöst, genau wie Yoda, dieser Grinch. Darth Maul wurde in den Arsch gebumst, weil bei der Schwertkampfkunst geht dir der Arsch auf Grundeis. Obi-Wan Kenobi und du kommst nicht an meinem Popo dran. Brauchst du mich mal nicht, ja, dann tauch ich auf als Holokran. Chilliger Dude, weil ich nur chillen tu. Stormtrooper schießen, dann spielen sie gerade blinde Kuh. Im ganzen Sternensystem hab ich jede Frau geknallt. Es ist Obi-Wan Kenobi, locker 190 Jahre alt. Imperator Palpatine gehört ins Altenheim. Aussehen wie du, das muss scheiße sein. Du machst Pio Pio, ich mach Summ-Summ. Ich meditiere dich in kleine Stücke und zwar rundum. Ich teile dich in zwei, du hast gar keine Chance. Ich mache dich fertig, du wirst nicht entkommen. Zerfetze deinen Blaster, denn ich bin der Master. Und ehrlich gesagt, ich bin sogar dein Vater. Wow, Obi-Wan ist der Bro. Order 66, keine Zeit für die Show. Wow, Obi-Wan ist der Bro. Order 66, keine Zeit für die Show. Ich bin Obi-Wan Kenobi, ich bin Obi-Wan Kenobi, ich bin Obi-Wan Kenobi. Und ich bin ein realer Motherfucker, teile dich mit nem Laserschwert. Leicht gestresst, weil da wo ich dann nervt. Warte mal, okay, ich hab euch nur verarscht, ich bin doch nicht Obi-Wan. Ich bin Darth Vader mit dem dicken Cock in meinem Arsch. Nee, Joke, ich bin wirklich Obi-Wan. Mit dem dicken fetten Part komm ich locker angefahren. Ey, guck mal auf mein Bart, der ist frisch geölt, du dumme Schlampe. Ja, genau wie meine Wampe. Früher sah ich gut aus, heute nicht mehr. Das einzige, was steht, ist mein Laserschwert. Früher sah ich gut aus, heute nicht mehr. Das einzige, was steht, ist mein Laserschwert. Früher sah ich gut aus, heute nicht mehr. Das einzige, was steht, ist mein Laserschwert.